Moin und herzlich willkommen zurück zum Entdecker Podcast. Mein Name ist Niklas und heute befinde ich mich in Porto, in Portugal. War für das Wochenende hier und es lohnt sich auf jeden Fall, falls du noch nicht hier warst. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und ja, gerade im Februar, wenn das Wetter in Deutschland noch nicht so geil ist, hat man hier schon knackige 15 bis 18 Grad, also sehr geil. Abgesehen von Porto-Tipps geht es aber heute darum, wie du 3,5 Millionen Euro in deinem Leben sparen kannst, beziehungsweise überhaupt erstmal generieren kannst. Fürs Erste klingt das natürlich jetzt ziemlich plakativ, wenn man 3,5 Millionen Euro sagt, aber ich erkläre dir jetzt, wie ich da drauf gekommen bin. Beziehungsweise habe ich dazu ein sehr interessantes Interview gesehen, das verlinke ich euch auch unten in den Shownotes, also unbedingt mal abchecken, dauert auch nur knappe 10 Minuten. Und in diesem Interview geht es darum, dass man damit aufhören soll oder versuchen soll, seine Lebenszeit zu verschwenden. Gegen Ende des Interviews verrät nämlich oder erzählt der Psychologe, der dort interviewt wird, wie er seine Studenten fragt, wer denn ungefähr 6 Stunden am Tag an Zeit verschwendet, ohne überhaupt zu fragen oder zu definieren, was eine Zeitverschwendung ist. Also er fragt einfach ganz normal und da heben ungefähr 80% immer die Hand. Wenn man jetzt 6 Stunden pro Tag auf eine Woche hochrechnet, dann sind das schon ganze 42 Stunden innerhalb einer Woche, also eine gesamte Arbeitswoche, die man hier verschwendet. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ungefähr 40 Euro pro Stunde verdient, was ja ein relativ niedriger Wert ist, klar, mit jungen Jahren verdient man erstmal weniger, aber später wird es natürlich deutlich mehr sein, hoffentlich, gerade wenn man jetzt die Inflation mit berücksichtigt auf einen langen Horizont. So, diese 40 Euro pro Stunde sind dann mal eben ganz nette 87.000 Euro im Jahr. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir mit einem Horizont von 40 Jahren haben, also von 20 bis 60 Jahren, in denen wir arbeiten oder was anderes nebenbei machen könnten, das heißt, neben dem Studium können wir auch schon nebenbei arbeiten und oder Geld verdienen und nicht seine Zeit verschwenden, dann sind das schon ganze 3,5 Millionen Euro, die man in seinem Leben verschwendet. Gut, diese Zahl an sich oder auch diese Rechnung insgesamt bringt mir persönlich natürlich jetzt erstmal rein gar nichts. Ich bin genauso schlau wie vorher und habe jetzt nicht wirklich viel dazu gelernt. Das Interessante ist aber, dass dieser Professor, der dort interviewt worden ist, gar nicht definiert hat im Vorhinein, was denn Zeitverschwendung ist. Somit ist ja seinen Studenten schon im Vorhinein klar, weil sie wissen es aktiv, dass sie in ihrem Leben Zeit verschwenden, was ja auch völlig normal ist. Aber 6 Stunden ist natürlich schon eine Menge. Ich habe mich dann mal gefragt, was bei mir die größten Zeitfresser sind oder wo ich die meiste Zeit mit verschwende in meinem Leben und bin da zu der Antwort gekommen, dass es definitiv Social Media ist. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite Social Media ist total schlecht und man soll es komplett meiden. Auf der anderen Seite kann man sagen, es hat viele Vorteile. Man kann sich mit seinen Freunden oder mit Leuten, die man cool findet oder die man kennenlernen möchte, vernetzen, wie auch immer. Darüber will ich aber heute nicht mit euch reden, sondern wie bewusst das Social Media Konsum oder wie wichtig bewusst das Social Media Konsum für einen ist. Denn ich meine, jeder kennt es ja, man bewegt sich auf Instagram, YouTube oder Facebook oder was auch immer und sieht dann da Leute unter anderem, die mit Geld um sich werfen oder die nur reisen oder sieht zumindest so aus oder diese Personen stellen sich so dar. Und wenn man dann sowas sieht, also ich gehe jetzt von mir aus, dann denkt man sich ja oft oder auch manchmal, oh, das würde ich jetzt auch gerne machen, wie in Thailand sein oder in Kolumbien oder sonst wo. Und genau ab diesem Punkt kann man, glaube ich, die Nutzer in 2 Gruppen aufteilen. Die einen, die sich denken, cool, das will ich auch. Und die dann versuchen rauszufinden, oder die wissen vielleicht schon ein bisschen, wie sie in diese Richtung kommen können, zum Beispiel digitaler Nomade werden oder was auch immer. Und die dann aktiv werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die andere Gruppe, die, glaube ich, deutlich größer ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde es jetzt mal so schätzen, die dann in den Untiefen von Social Media versinkt und weiter durch den Feed scrollt und immer neuere Videos anguckt oder Fotos anguckt oder Kommentare liest, was auch immer. Schließlich ist es ja auch viel einfacher zu konsumieren, anstatt selber Content zu produzieren oder was zu machen bzw. zu agieren. Das Doofe ist natürlich auch, dass unser Urzeitgehirn, das ist ja noch ziemlich alt, weil es ein bisschen dauert, bis sich so ein Gehirn im Menschen entwickelt und wir sind als Menschheit sind ja noch nicht so alt, dass unser Gehirn in diesem Energiesparmodus, was beim Konsumieren ist ein Energiesparmodus, ist, dass es da gerne sich bewegt. Denn es will Energie sparen und müsste ja sonst jagen, in Anführungszeichen. Ja, denn in unserem Gehirn ist ja noch nicht so richtig angekommen, dass es einen Kühlschrank gibt. Und deshalb will unser Gehirn Energie sparen und deshalb konsumieren wir lieber. Um genau dieser Falle entgehen zu können, muss man sich natürlich einmal selbst gut kennen und dann irgendwann diesen Punkt finden, gut, jetzt reicht's mit Social Media, und sich dann im Prinzip natürlich irgendwie ja selber austricksen muss. Zwischen diesen zwei Gruppen gibt es natürlich noch eine Vielzahl von Facetten, die will ich jetzt aber gar nicht thematisieren, denn es geht jetzt eher darum, um die Leute, die ihre Zeit in Social Media verschwenden. Wozu ich natürlich auch gehöre, so wie die meisten Menschen, würde ich sagen. Aber ich habe da auch schon ich versuche schon so ein bisschen bewusster, das alles zu nutzen. Das, was man sich nämlich klar machen muss, neben dem Uhrzeitgehirn, das uns im Energiesparmodus laufen lässt, ist nämlich, dass auch Plattformen wie Instagram oder YouTube, die wollen natürlich, dass man möglichst lang sich auf ihrer Plattform bewegt. Wäre so dann der Nutzen von dem einzelnen Nutzer deutlich erhöht wird für die Plattform. Und wenn man jetzt diese zwei Faktoren kennt, dann muss man natürlich für sich entscheiden, gucke ich jetzt das nächste Video, was mir vorgeschlagen wird von YouTube, oder gucke ich das nächste Bild in meinem Feed an, oder lasse ich das jetzt, lege das Handy zur Seite und arbeite an meinem Projekt oder entwickle ein komplett neues Projekt. Denn dieses ziellose Rumklicken und Rumscrollen auf diesen Plattformen, das führt ja auch eher dazu, also ich kenne das so von mir und in dem Interview wurde das auch so ein bisschen erwähnt, dass man sich danach eher schlecht fühlt, jetzt nicht depressiv ist, aber dass man sich halt schlecht fühlt. Und eigentlich schon weiß, dass dieser Schritt, ich muss jetzt mal stoppen und ausmachen, dass man den schon überschritten hat, das ist einem schon so im Unterbewusstsein schon so ein bisschen klar. Also um das mal festzuhalten, wir verschwenden Zeit, wissen es auch aktiv und fühlen uns dabei auch noch teilweise schlecht. Dazu kommt auch noch, dass wenn wir in jungen Jahren sind, also noch relativ jung, so um die 20 rum, dass wir einen riesigen Zinseszinseffekt haben, den die meisten so nicht beachten. Also ich habe es vor diesem Interview auch nicht so aktiv wahrgenommen. Denn wenn wir jetzt jung sind, so um die 20 rum, dann zählt alles Wissen oder alles, was wir uns aneignen an Fähigkeiten und auch, wie gesagt, an Wissen, das haben wir unser Leben lang und das begleitet uns auch die ganze Zeit. Und da haben wir natürlich einen viel größeren Impact auf uns und unsere Persönlichkeit, unser Leben, wenn wir es mit 20 haben, uns aneignen, als wenn wir jetzt mit 60 was lernen. Also du bist jetzt zum Beispiel Mitte, Anfang 20 und bringst dir jetzt selber bei, autodidaktisch über YouTube oder ich denke mal, über YouTube ist eigentlich am einfachsten, oder über Bücher, wie man Unternehmen bewertet und analysiert und dann entsprechend auch sein Geld in diese Unternehmen, also in diese Asset-Klasse investiert, dann hast du nicht nur rein rechnerisch schon einen viel längeren Anlagehorizont, was beim Investieren natürlich auch immer super ist. Von 20 bis 60 mal sind 40 Jahre, als jemand, der mit 50 anfängt, rechne jetzt auch mal wieder bis 60, also von 10 Jahren, sondern du hast dir auch das Wissen angeeignet, das du später nutzen kannst, wenn du deutlich mehr Geld verdienst und mehr Geld auf der hohen Kante hast, was du investieren kannst. Denn schließlich bringt es ja nichts, wenn du jetzt 45 bist und 25.000 Euro übrig hast, die du jetzt gerne investieren würdest, zu einem vernünftigen Zinssatz, aber du hast überhaupt keine Ahnung, worauf man achten muss, wie das funktioniert und welche Grundlagen man überhaupt braucht. An dieser Stelle heißt die Lösung auch nicht der nette Bankberater, der sich um dein Geld kümmert, denn der verfolgt ja natürlich nicht deine Interessen als Anleger, sondern die seiner Bank, wo er Angestellter ist, was ja auch völlig normal ist, wenn man es weiß. Diesen Zinseszinseffekt des Wissens oder der Fähigkeiten, den kannst du auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden, denn du hast natürlich eine deutlich längere Lernkurve, die auch entsprechend deutlich höher werden kann, wenn man früh anfängt. Das gilt ebenso für Entrepreneurship. Wer denn mit 20 sein erstes Startup gründet, der hat natürlich 20 Jahre Vorsprung oder auch mehr Wissen, indem er sich mehr Wissen aneignen kann, als jemand, der erst mit 40 aus dem Angestellten-Dasein austritt und dann sein erstes Startup gründet. Ich glaube, an dieser Stelle reicht es dann auch mit den Beispielen, denn ich werde nicht deine Zeit verschwenden, aber ich hoffe, du merkst, dass der Zinseszinseffekt nicht nur auf deine Geldanlage, sondern auch auf dein Wissen eine ziemlich fundamentale Sache ist, auch für deinen Erfolg und auch finanziellen Erfolg natürlich. In diesem Sinne, schließe Social Media und nutze es bewusst. Ich bin da auch noch definitiv nicht an dem Punkt, wo ich sein möchte, aber ich arbeite dran. Nutze stattdessen diese Zeit und setz dich mal hin und bilde dich in Gebieten fort, die dich interessieren könnten, oder informiere dich über diese Gebiete. Denn die Informationen dazu gibt es bestimmt tausendfach online auf YouTube, Blogs oder sonst wo oder auch auf Lernplattformen wie Video2Brain oder Skillsoft. Ich habe mir zum Beispiel über die Jahre beigebracht, wie man Videos schneidet, aufnimmt, Fotos in Photoshop oder Lightroom bearbeitet, Geld investiert und Unternehmen analysiert, obwohl ich da auch noch weiter dran arbeiten muss, das weiß ich. Und da bin ich auch dran, oder auch Podcaste zum Beispiel. Es wird dabei natürlich zu Rückschlägen kommen, das ist ganz gewiss, aber der Weg ist einfach das Ziel und man lernt auch so viel aus seinen Rückschlägen, die hoffentlich nicht finanziell sind. Man muss sich an dieser Stelle einfach vorstellen können, welches Potenzial man selber hat, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nichts hat. Also in diesem Sinne, stop wasting your time und bis zur nächsten Folge des Entdecker-Podcast. Bis dahin und ciao.